الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. خير إن شاء الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد من خلقه أن يستقيم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بورش بسم الإسلام شكوصة وشميتم بورش الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Damit, weil die Zeit ist sehr knapp, damit wir heute die Zeit inshallah sinnvoll ausnutzen können, habe ich in den ersten Minuten ein Thema, was jeder eigentlich oder darüber wissen sollte. Das ist diese Zeit, in der wir leben. Ich fange damit an, erstmal zu sagen, weil ich bin mir sicher, wenn ich jetzt euch frage, alle studieren und Alhamdulillah und wir kennen Februar und März und Januar, aber wenn wir fragen jetzt, nennt mir bitte die islamischen Monate, kann mir die jemand nennen? Alle. Ja, alle. Erstmal ist Muharram, Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Jumad al-Ula, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Qa'dah al-Hijr. MashaAllah. Also, wir haben im Islam 12 Monate. Und die sind auch im Koran erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 9, Vers 36, die Monate bei Allah sind 12. Im Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Als er Erde und Himmel erschaffen hat, davon sind aber was? 4 Monate, die sind was? Heilig. Die sind heilig. Und die Monate, ich wiederhole noch einmal, damit ihr euch die merken könnt. Es fängt mit Muharram, das ist sozusagen der Januar, wer sich das aufspart. Muharram, dann kommt Safar, dann kommt Rabi'ul Awwal, dann Rabi'ul Thani. Sollte keiner einen Schock bekommen, wenn er dann liest, anstatt Rabi'ul Thani, Rabi'ul Akhir, gibt es auch. Ist festgehalten. Und dann kommt Jumad al-Ula, Jumad al-Thaniya, oder Jumad al-Ula, Jumad al-Akhir. Und dann kommen dann kommt diese schöne gesegnete Zeit, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul-Qa'dah und Dhul-Hijjah. Und ich finde, man kann sie sich eigentlich sehr, sehr gut merken. Weil wir fangen, erster Monat ist Muharram. Dann kommt Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumad al-Ula, Jumad. Und dann Rajab, Sha'ban, Ramadan, drei zusammen. Shawwal kennen wir. Nach Ramadan wollen wir alle, schaffen wir das alle? Inshallah. Die 6 Tage von Shawwal dann fasten. Und dann kommt was danach? Kommt Dhul-Qa'dah und Dhul-Hijjah. So. Diese 4 Monate, die heilig sind, welche sind es? Es sind Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram und Rajab. Rasul sallam sagt in einem Hadith, überliefert von Bukhari, das Jahr hat 12 Monate. 4 davon sind heilig. Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram, 3 aufeinander folgend und 1 Rajab. Jetzt kommt hier eine schöne Sache, die ich heute rausgefunden habe. Rasul sallam hat in diesem Hadith Folgendes gesagt. Hört mal zu. Das Jahr hat 12 Monate. Davon sind 4 heilig. 3 aufeinander folgende und ein einzelner. Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah und Muharram. Und jetzt guckt mal, was er gesagt hat. Und Mudar, der zwischen Jumada und Sha'ban. Ich erkläre das vielleicht. Das hat aber mit Geschichte zu tun. Und das habe ich heute durch einen Anruf von Gelehrten rausgefunden. Alhamdulillah. Also, wir haben hier Jumada. Ah, Arabisch. Jumada, das ist der zweite, ne? So, und dann kommt danach, nach Jumada al-Thaniya, Rajab. Und was noch? Sha'ban. So, Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt aber hier, den Monat, den er meint, das ist der Monat, der zwischen Jumada und Schaban. Wieso? Zu den anderen Monaten hat er gesagt, Dhul-Hijjah, Dhul-Qa'dah, Muharram. Aber hier hat er gesagt, Rajab, Mudar, der zwischen Jumada und Schaban. Ich habe heute beim Gelehrten angerufen, fragen, was das bedeutet. Er sagte, zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gab es zweimal Rajab. Und das wurde abgeschafft. Deshalb wollte er ganz genau uns sagen, welcher Monat von diesen Rajab, Mudar, also der ist hier Mudar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemeint hat. Nur, so, dass wir das wissen, inshallah. So, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gewarnt in dieser Zeit. Hatte gesagt, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ihr solltet euch während dieser vier heiligen Monate keinen Unrecht zufügen. Jetzt, wenn wir das Wort Unrecht nehmen, werden wir feststellen, alles Unrecht, was ihr euch vorstellen könnt, ist in diesem Wort enthalten. Es kann ja auch sein, dass ich mir Unrecht tue, dass ich in diesem Monat nicht faste, dass meine Ibadah, meine Diensthandlungen in diesem Monat nicht mehr werden, dass ich, anstatt morgens zu Jami' zu gehen, heute, yani Baraka, um 7:15 bis morgen Gebet. Aber unser einer am Schlaf. La ilaha illallah. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fügt euch keinen Unrecht in dieser Zeit. Das heißt, tut mehr. Mehr Fasten, mehr Ibadah, vielleicht in der Nacht aufzustehen und zu beten. Aber dann kommt die andere Seite. Ihr dürft hier keine Sünden machen, weil die Sünden in diesen vier heiligen Monaten schwerwiegender sind als woanders. Obwohl Ibn Abbas sagt, egal wann man die Sünden macht, aber in diesen vier heiligen Monaten ist das schwerer und dann wird das doppelt, vielleicht und härter bestraft von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Jetzt lasst uns kurz diesen Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhu nehmen. Ibn Abbas sagt, Allah subhanahu wa ta'ala wählte, istafa. So, er wählte von den Engeln Gesandten. Wir kennen ja nicht alle Gesandten. Wir kennen Jibril und Israfil und Malak al-Maut und Malik und. Allah subhanahu wa ta'ala wählte von den Gesandten, von den Menschen Gesandten. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Besondere Menschen. Warum? Damit sie die Botschaft verkünden. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ja? Von den Worten hat Allah subhanahu wa ta'ala seine Worte gewählt. Deshalb sagt Allah im Koran, قل صدق الله. Sprich, Allah hat die Wahrheit gesprochen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer anderen Ayah, die wahrhaftesten Worte sind die Worte Allahs. Also Allah subhanahu wa ta'ala, von allem, was wir reden, die besten Worte sind was? Die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Er wählte von der Erde was? Die Moscheen. Die Moscheen auf dieser Erde sind die besten Orte. Er wählte von den Monaten, welchen Monat? Ramadan, gesegneter Monat. Und in diesem Monat wurde der Koran offenbart. In diesem Monat ist eine Nacht besser als 1000. Allah subhanahu wa ta'ala wählte von den Tagen einen Tag. Besser als alle Tage, ist der Freitag. Allah subhanahu wa ta'ala wählte von den Nächten eine Nacht. Laylatul Qadr und so weiter. So kommt Ibn Abbas und sagt, so ehrt, was Allah ehrt. Das ist zu finden bei Ibn Kathir. Jetzt guck mal, wer das ehrt, was Allah subhanahu wa ta'ala ehrt. Guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hajj sagt dazu. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Subhanahu wa ta'ala. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das ist so. Wer die göttlichen Riten ehrt, drückt Frömmigkeit des Herzens aus. Wer die Riten, die göttlichen Riten ehrt, von Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein Ausdruck der Frömmigkeit des Herzens. So, und Rasul sallam hat hier gesagt, Shahrullah al-Haram. Also der Monat, jetzt dieser Muharram, ist Shahrullah al-Haram. Die Gelehrten haben dazu gesagt, dieser Monat ist so heilig, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn ausgesucht hat und in diesem Monat, wer eine Sünde macht, hat sich wirklich Unrecht zugefügt. Hat sich wirklich Unrecht zugefügt. Ich will nicht lange mit diesem Thema mich beschäftigen. Wir gehen jetzt nur zu Ashura. Warum heißt das Ashura? Weil das kommt von dem Wort 10, also der 10. Tag. Ashura, Ashura, bil-Arabiya, Nikah fil-Arabiya, Ashura. So, das Fasten am Tag von Ashura ist Sunnah. Rasul sallam kam in Medina, fand die Juden fasten, fragte die Sahaba, was machen die denn da? Sagten die, das ist ein Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala Moses gerettet hat. Und Moses hat diesen Tag als Dankbarkeit gefastet. Jetzt gibt es noch eine Aussage bei Ahmed ibn Hanbal in seinem Musnad, habe ich gefunden. Soll auch authentisch dieser Hadith sein. Nuh alayhi salatu wassalam hat auch so einen Art Tag gefastet, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn gerettet hat. Ihr wisst, mit dem Schiff ihn gerettet hat. Also wir haben bei Imam Ahmed, Nuh hat diesen Tag gefastet aus Dankbarkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt kommt der Rasul sallallahu alaihi wasallam und sagt, Nahnu awla bi Musa minhum. Wir haben mehr Anrecht auf Musa als sie. Weil wir ihm folgen. Wir folgen allen Propheten. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Oder? Hast du gelesen am Ende von Surat al-Baqarah? Wir machen keinen Unterschied unter den Propheten. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat diesen Tag gefastet, bis Allah subhanahu wa ta'ala die Pflicht zum Fasten des Monats Ramadan offenbart hat. So wurde Ashura zu einer beliebten Handlung und das Fasten des Monats Ramadan zu einer Pflicht. So, und zwei, drei Sachen noch dazu. Dieser Tag von Ashura wurde gefastet sogar noch vor dem Islam. Aisha radiallahu anha erzählt, wie bei Bukhari, dass die Leute diesen Tag gefastet haben. Und die Gelehrten haben gesagt, es kann sein, dass die Leute diesen Tag gefastet haben, weil sie noch Verbindung zu der Religion von Ibrahim a.s. hatten. Wisst ihr ja, dass die Mutter von Muhammad a.s. sein Vater und andere in die Hölle gehen. Warum? Weil sie anscheinend, noch zu der Zeit gab es eine Religion von Ibrahim a.s. Muhammad a.s. war kein Mushrik. Abu Bakr, man hat nicht über ihn berichtet, dass er jemals einen Götzen gedient hat. Abu Dharr al-Ghifari, als er von Ghifar kam und hat den Islam angenommen, hat erzählt, ich habe gebetet, wie ihr gebetet habt. Sagte Rasul, wie hast du denn gebetet? Hat er gesagt, ich habe mich in irgendeine Richtung bewegt und habe gebetet, bis ich umgefallen bin, also müde, und habe geschlafen. Also, es ist der Beweis dafür da, dass zu der Zeit vor Muhammad s.a.w. eine Religion gegeben hat. Sonst wurde Allah subhanahu wa ta'ala niemand bestraft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا. Wir werden nicht bestrafen, bis wir einen Gesandten entsenden. So, jetzt gibt es noch, wenn jetzt Ashura am Samstag kommt, dürfen wir das fasten? Nur diese Angelegenheit, inshallah gehen wir zum anderen Thema. Jetzt haben wir ein Hadith, überliefert von Imam Tirmidhi, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam verboten hat, das Fasten am Samstag. Hat Rasul sallallahu gesagt, so sinngemäß, das Fasten am Samstag ist verboten, außer in den Faridah. Außer es ist Pflicht. Jetzt dieser Hadith hat Al-Albani als richtig eingestuft und er hat eine sehr starke Meinung. Es gibt aber andere Gelehrte, die haben gesagt, dieser Hadith ist nicht authentisch. Die Lieferungskette ist nicht vollständig. Manche Gelehrte haben gesagt, damit man keinen Fehler macht, sollte man einen Tag vorher fasten, den 9. und einen Tag danach, um aus dieser Misere rauszukommen. Und sie stufen diesen Tag als beliebte Handlung. Und beliebte Handlung, wenn eine Pflicht dazwischen kommt oder widerspricht, sollte man das lassen. Und ich glaube, der 9. von Ashura wird am 17. Januar sein. Fastet diesen Tag, weil Rasul sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith gesagt hat, gesagt, inni ahtasibu ala Allah. Bitte? 19. Ist das der 19.? 19. und 20. Echt? Hat mir heute einen geschrieben, der 17. und 18. Dann, inshallah, wir werden es schon merken. Sagt, wer diesen Tag gefastet hat, werden ihm die Sünden des vorigen Jahr vergeben. Allahu Akbar. Was für eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Nur stopp, Vorsicht. Stopp. Bevor die zu... Es werden nur die kleinen Sünden vergeben. الإمام النووي hat einiges dazu gesprochen. الإمام ابن تيمية hat auch sehr viel darüber gesprochen. Hat gesagt, hier sind nur die kleinen Sünden gemeint. Und die großen, da brauchst du eine Taube, eine richtige Taube. Inshallah. Also ich denke, wir sollten jetzt mit diesem Thema mir war es wichtig, dass wir ein bisschen Wissen geben, dass die Leute heute, wenn das Jahr zu Ende geht, dass wir wissen, wo wir sind. Muharram, Safar, diese Monate, dass wir nicht einfach so leben, unser Leben. Und dass wir wissen, was für Tage sind das, in denen wir leben. Subhanallah. So, ich komme jetzt zu diesem Thema, was ich gesagt habe. Eigentlich will ich sagen, wenn ich das Thema anfange, will ich sagen, was ist heute eigentlich los unter den Leuten, unter den Muslimen allgemein? Heute besuchst du kaum ein Seminar oder gehst du irgendwo hin, wo nicht eine Frage, 20, 30 Fragen von Jugendlichen, 18, 20, 23 Jahre alt, der nicht mal, yani, wenn du ihn fragst, sag mir die Bedingungen des Gebets, kann er nicht antworten. Fragen wurden gestellt, aber er stellt, ist dieser Sheikh Kafir, also ungläubig, er ist dieser Kafir, kannst du, ich kriege E-Mails, kannst du bitte, ich meine das doch nicht böse, kannst du mir bitte sagen, ist der Sheikh Kafir? Weil wir wollen heute, inshallah, bevor wir dieses Wort in unserem Mund nehmen, Kafir, wir wollen erstmal wirklich systematisch diese Sache angehen, damit wir heute rausgehen und jeder hat was gelernt über Al-Aqidah. Weil ohne Aqidah kannst du eigentlich nichts machen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gelehrt. Er sagte im Koran in Surat Yusuf, und ermahnen, denn die Ermahnung ist nützlich für die Mu'minin. Das war nicht Surat Yusuf, das war meine Aussage, wollte ich sagen. So. So. Sprich zu ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sprich zu ihnen, dies ist mein Weg. Ich rufe zu Allah und bin mir darüber im Klaren, wozu ich rufe. Ala basira, meine Augen sind auch offen. Das, wozu ich rufe, la ilaha illallah, al-tawhid, ich habe Wissen darüber. Ich bin nicht blind, ich folge nicht irgendwelchen Leuten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sprich, sag zu den Leuten, zu den Muslimen, zu denjenigen, die zu Allah rufen wollen, sprich zu ihnen, dies ist mein Weg, das ist meine Methode, das ist die Art und Weise, wie ich zu Allahs Weg rufe. Ich rufe zu Allah und bin mir darüber im Klaren, wozu ich rufe. Heute, stell euch mal vor, heute, wenn jemand hier reinkommt. Er ist Christ, er sagt, was ist hier? Islam. Wer kann ihm wirklich Informationen geben, basierend auf Wissen? Aber wir wissen alles andere. Ich meine, wir kommen doch im Leben klar, oder? Ich weiß, wie ich mit dem Bus fahre. Und ich weiß, wie ich umsteige. Und wenn ich fliege, ich weiß, ich muss. Aber warum kann ich im Islam auch mich nicht zurechtfinden? Das ist unsere Aufgabe. Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah wird dich nicht nach deinem Diplom fragen oder nach den Sprachen, die du gelernt hast. Er wird dich fragen, hast du Tawhid verstanden und umgesetzt? Und die Ironie steckt darin, wenn wir in unserem Grab gelegt werden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Gnade erweisen, das Erste, wonach du gefragt wirst, wer ist dein Gott? Und es geht nicht darum, dass du sagst, Allah, es geht darum, wer ist der Gott, der Schöpfer, den du gedient hast? Weißt du genug darüber? Weißt du, wusstest du, was er von dir will? Wusstest du, was ihn zornig macht? Dass diese Sachen mussten wir wissen. Ich und diejenigen, die mir folgen. So ist die Ayah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, hat Taqib gemacht, einen Kommentar dazu. Sagte, und keiner kann sich zu den Gefolgsleuten von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, zählen, bis er zu Allah ruft und sich im Klaren, wozu Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, gerufen hat. Ich kann jetzt nicht hier sitzen und sagen, Allah hat gesagt und Muhammad hat gesagt und ich habe nicht Wissen darüber. Ich weiß nicht, wie Muhammad wirklich gerufen hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Und hier sagt Ibn Qayyim, du kannst nicht sagen, ich bin Muttabi', das heißt, ich folge Muhammad und ich rufe nicht zu dem, was er gerufen hat. Sallallahu alaihi wa sallam. So, warum lernen wir? Ich habe das Gefühl, unter uns gibt es Leute, so diese schwarze Schafe, diese Gruppe, die lernen nicht, um sich zu nutzen und andere zu nutzen. Er lernt, damit er dich fertig macht. Und er lernt, damit er dich erniedrigen kann. Und er lernt, damit er dir zeigt, was er drauf hat. Aber was haben wir denn davon? Ein Gelehrter hat letztens gesagt, wer nicht erzogen ist, kann auch nichts lernen. Guck mal, verboten miteinander. Die Erziehung und das Wissen. Weil wer Erziehung hat, er kann sich selber erziehen, er kann das umsetzen und er kann das auch weitergeben. Und ihr wisst, wie der Islam sich verbreitet hat, nur mal durch den Umgang von Leuten. Wenn denkst du, wir Araber, wir sind die größere Zahl Muslime in der Welt. Aber wie sind diese Muslime geworden? Nur durch das Verhalten von den Leuten, von den Akhlaq, die sie hatten, die Manieren, die Charaktereigenschaften, die Vergebung, diese Zurückhaltung, Al-Adab. Das, was wir heute nicht haben, leider. Subhanal Malik. Und ich habe euch, als wir über Ikhlas gesprochen haben, habe ich euch gesagt, wie gefährlich das ist. Wer was tut und er möchte die Belohnung von den Leuten haben. Möge Allah bewahren. Subhanal Malik. So, wir wollen jetzt über Schirk und Tawhid sprechen. Ganz schnell, inshallah. Was ist Tawhid? Tawhid ist La ilaha illallah. Das heißt, Nafyun wa Ithbat. Verneinung, Bestätigung. Ich verneine. La ilaha ist verneinen. Es gibt keine Gottheit. Und ich bestätige, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Gott ist. Das ist Tawhid in zwei, drei Worten. Nafyun wa Ithbat. So, jetzt Tawhid wird in drei Kategorien geteilt. Uluhiyya, Rububiyya, Asma wa Sifat. Das wollen wir ganz schnell erklären. Al-Uluhiyya, was ist Uluhiyya? Alles, was von dir und mir als Mensch zu Allah hochgeht, Ibadat, Bittgebete, alles, was ich mache in Bezug auf Allah, das ist Uluhiyya. Das ist Uluhiyya, Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Rububiyya ist alles, was von Allah subhanahu wa ta'ala für seine Schöpfung gemacht wird. Erschaffen, versorgen, verwalten, Leben schenken, Leben nehmen. Ha? All das sind Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann kommen zu den Eigenschaften, was ist das? Eigenschaften von Allah, Attribute und Namen. Allah subhanahu wa ta'ala hat 99 Namen. Viele Menschen haben übertrieben, haben Namen dazu gegeben und Namen. Al-Imam al-Suyuti, rahimahullah, hat ein sehr schönes Buch rausgebracht. Und er hat eine Art Untersuchung, und er hat herausgefunden, dass aus Koran und Sunna nicht mehr außer 99 Namen zu finden sind. Und dieser Hadith, Rasulullah s.a.w. hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat 99 Namen, schöne Namen, wer sie begreift oder Wissen darüber hat, wird in die Jannah kommen, inshallah. Das ist der Tawhid. Was ist Schirk? Wir wollen heute richtig Schirk erklären. Schirk sind zwei. Schirk al-Akbar, der große Schirk, und Schirk al-Asghar, der kleine Schirk. So, Schirk al-Akbar, was ist das? Wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat verboten, dass wir irgendjemand anbeten, außer ihm, oder? Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah verzeiht es, wenn man ihm Gottheiten zur Seite stellt. Und Schirk al-Akbar, dass du jemand anderen dienst, außer Allah subhanahu wa ta'ala, zerstört deine Taten, alles ist weg. Al-Akbar, wal-Iyazu billah. Jetzt kommen wir zu Schirk al-Asghar. Was ist Schirk al-Asghar? Schirk al-Asghar heißt, das Riya. Riya, das ist sozusagen Augendienerei. Ich gebe ein Beispiel. Rasulullah wurde danach gefragt, was ist das, ja Rasulullah? Schirk al-Asghar. Hatte gesagt, der Mann kommt in eine Moschee, will beten, sieht, dass die Leute ihn beobachten, fängt an, schöner zu beten. Fängt an, er stellt sich ja besser hin, er macht länger, er bleibt mit dem Kopf länger unten. Normalerweise wie ein Dieb macht. Tschick, tschick, aber nein, jetzt, die gucken mich an, die Kamera läuft. Also lass mich ein bisschen nach unten, ich habe Zeit. Subhanallah. Rasulullah hat gesagt, das ist Ash-Shirk al-Asghar. Und guck mal, wie er dieses Beispiel gegeben hat, um das zu erklären. Augendienerei. Ist dieser Schirk Mukhrijun min al-Millah? Das heißt, wenn ich diesen Schirk betreibe, bin ich kein Muslim mehr? Nein. Dieser Schirk schadet التوحيد in seiner Vollkommenheit. Das ist alles. Leider, leider, leider heute. Einer macht eine Sünde, Kafir. Einer vielleicht lässt sein Bart nicht wachsen, Kafir. Der eine trägt kein Kopftuch, Kafir. La ilaha illallah. Hat Allah subhanahu wa ta'ala dich hier auf diese Erde geschickt, damit du den Leuten sagst, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, kennt ihr das, zu den Zeichen der Stunde wird ein Tier kommen, der spricht die Leute an. Ha? Ein Tier. Er spricht die Leute an, er hat so einen Stock und er sagt, Muslim, Kafir, wal'iyadhu billah. Ha? Bist du dieses Tier? Aber du siehst nicht so aus. Subhanal Malik. La ilaha illallah. Wie kannst du einen Menschen, der gesagt hat, La ilaha illallah, vom Islam ausschließen? Subhanal Malik. Sogar Imam al-Nawawi, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, er hat in seinem Buch eine sehr schöne Aussage. Er hat gesagt, auch wenn ich den Mann mit meinen eigenen Augen sehe, dass er um den Grab rumläuft und den Toten ruft, werde ich nicht Kafir zu ihm sagen, bis ich zu ihm hingegangen bin und ihm das erklärt habe. Vorsicht, Vorsicht. Und es gibt ein Hadith bei Bukhari über zwei Menschen vom Volk Israels, wird berichtet bei Bukhari, sie liebten sich. Der eine war gehorsam, der eine war ungehorsam. Der Gehorsame, wie unser einer, alles mit der Hammer-Methode, jeden Tag, du darfst nicht, das ist nicht erlaubt, hör auf, Allah wird dich. Irgendwann, der Mann hatte die Nase voll. Eines Tages kam, wollte ihn ermahnen, sagte, hat Allah subhanahu wa ta'ala dich geschickt, damit du mich kontrollierst? Lass mich mit meinem Herr allein. Was sagte der Gehorsame? Du bist im Höllenfeuer. Allah subhanahu wa ta'ala entsandte eine Botschaft zu dem Propheten dieser Zeit, sagte er, sag dem Ungehorsamen, ich habe dir vergeben, und sag dem Gehorsamen, deine Taten sind ungültig geworden. Also pass auf, bevor du irgendjemand zum Kafir erklärst, was du sagst. Und Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vergibt es nicht, wenn man ihm Gottheiten beiseite gesetzt. Aber er hat gesagt, er vergibt alles andere, wem er möchte. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, wer eine gute Tat im Gewicht eines Stäubchen macht, wird es sehen. Und du machst alle Taten weg. Es gibt ein Hadith bei Bukhari, dass ein Mann, Yawm al-Qiyamah kommt, er steht da. Da kommen die ganzen Suhuf, seine ganzen Bücher, alles voll, solange das Auge reicht. Man wiegt alles, guckt so, hat er jemals Gutes getan? Nein, in die Hölle. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, stopp. Bei uns gibt eine Tat, die du getan hast, denn bei uns geht nichts verloren. Dieser Mann kommt zurück, sagte, oh Allah, ich hab nichts getan in meinem Leben, nichts Gutes. Sagte, doch, bei uns geht nichts verloren. Du hast an einem Tag aufrichtig aus deinem Herz gesagt, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alle Bücher, alle schlechten Taten sind weggeflogen und er ist ins Paradies gekommen. Siehst du, wie gnädig Allah subhanahu wa ta'ala ist? Und ich will sagen, wir Muslime mussten auf eine Sache achten. Wenn ihr heute Zeit habt, liest bitte Surat Maryam. Habt ihr gelesen, als dieser Engel ihr erschienen ist? Ha? Was hat sie ihm gesagt? Hat sie gesagt, Inni a'udhu bir-Rahman mink. Ha? Ich suche Flucht bei dem Barmherzigen von dir, vor dir. Aber was hat sie eigentlich damit gemeint? Die Mufassirun haben gesagt, sie hat gesagt, wenn du jemand bist, der Allah fürchtet und seine Barmherzigkeit kennt, dann hast du auch in deinem Herzen ein bisschen Barmherzigkeit, du wirst mich in Ruhe lassen. Subhanallah. Das heißt, der Muslim, derjenige, der La ilaha illallah sagt, muss ein bisschen Eigenschaften von den Propheten, von Allah subhanahu wa ta'ala annehmen. Auch wenn das wenig sind. Barmherzigkeit. So, und wir wollen, inshallah, weil die Zeit ein bisschen die Sorten von Kufr erklären. Es gibt vier Sorten von Kufr. Kufr, al-Jahl, das ist die Unwissenheit. Und verleugnen. Ihr wisst, Quraysh wusste, es gibt einen Gott. Sie wusste, dass er zuständig ist für Erschaffen und so. Aber trotzdem haben sie jemand anderen angebetet, angefleht. Das ist verleugnen. Sie wussten die Wahrheit, sie haben das verleugnet und abgelehnt. Und dann kommt das zweite, Kufr al-Juhud, die Ablehnung. Das ist ein Kufr, wie zum Beispiel Kufr von Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Naml, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدُ. Als er die Wahrheit in seinen eigenen Augen gesehen hat, Musa ist gekommen mit Zeichen und er hat das trotzdem abgelehnt und er hat behauptet, dass er Allah der Erhabene ist. Subhan al-Malik, la ilaha illallah. Und dann kommt Kufru'inat. Kufru'inat, das heißt Sturheit und Überheblichkeit. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Wir Menschen, wir sind alle verschieden. Und die Engel, als die Adam erschaffen, als Allah Adam erschaffen wollte, die haben ja von der Erde von vielen Stellen genommen. Deshalb sind wir verschieden. Wir haben den Lieben unter uns. Und wir haben den Gottesvorstellungen unter uns. Und wir haben den Teufel unter uns in Menschengestalt. So ist es, subhanallah. Deshalb viele Menschen werden in die Hölle Yawm al-Qiyamah landen, nicht weil er kein Wissen hat, weil seine Einheit, seine Überheblichkeit ihm im Weg steht. Er kann dich sehr gut hören. Er kann ganz genau verstehen, was du sagst. Aber er kann das nicht akzeptieren. Warum? Weil er so stolz ist, dass er die Wahrheit nicht annehmen kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor der Überheblichkeit. Warum? Weil wenn du darauf achtest, Yawm al-Qiyamah wird alle sterben. Der Letzte, der stirbt, der Engel des Todes. Allah subhanahu wa ta'ala wird dann rufen, ich bin der König. Ich bin der Bezwinger. Wo sind die Tyrannen? Wo seid ihr? Ihr, die behauptet habt, dass ihr... Ha? Alle unter der Erde, alle sind tot, keine Seele, nichts. Allah, der Allmächtige, ist allein. Subhanallah. Also, nochmal ganz schnell, vier Sorten von Kufr. Kufr Unwissenheit und Verleugnen. Kufr al-Juhud, also Ablehnung. Kufr Inad, Störheit und Überheblichkeit. Und Kufr Nifaq, und das ist das Schlimmste, Heuchlerei. Und dies ist deutlich geworden, als Muhammad s.a.w. von Mekka zu Medina gereist ist. Weil das Bild in Mekka war klar. Die Muslime waren schwach. Warum sollen die irgendjemand heucheln? Sie haben Macht gehabt, die Quraischien, über Muhammad und seine Gefährten. Dass sie die auch sogar gezwungen haben, nach Al-Habasha, nach Äthiopien zu reisen. Aber als sie in Medina gekommen sind und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam den Islam und den Staat gegründet hat und seine Macht wurde immer größer, gab es da Leute, sie haben Angst um ihre Stellung gehabt. Also was haben sie gemacht? Haben sie gesagt, ich bezeuge, dass es keine Gott hat, mit seinem Mund und in seinem Herz gab es keine Iman. Deshalb, wenn du Koran liest, wirst du sehen, wie schön Allah subhanahu wa ta'ala uns das erklärt. Surat al-Baqarah, 13 Ayat über Nifaq, über Heuchlerei, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hört mal zu, diese Genauigkeit. Und unter den Menschen gibt es welche, die sagen, wir glauben an Allah und dem jüngsten Tag und sie sind keine Gläubige, also keine Mu'minin. Aber guck mal, wenn wir sagen, ich bezeuge, ich habe doch nicht, ich sage, wenn jemand jetzt kommt und will den Islam annehmen, sagt, Ashhadu, ich bezeuge. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich sage, er will damit deutlich machen, dass diese Leute es nur hier in dem Bereich des Mundes haben. Es hat ihren Herz gar nicht erreicht. Heuchlerei. Und das sind die vier Nifaq, also vier Kufr-Sorten. Das haben wir erklärt, inshallah. Und es gibt Al-Kufr al-Amali. Al-Amali, das heißt so, Al-Kufr in meinen Taten, zum Beispiel, einer weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala Alkohol verboten hat und er trinkt Alkohol. Einer weiß zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Stehlen verboten hat und er stiehlt. Einer weiß, dass zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Regeln gesetzt hat. Er weiß das, aber er nimmt die nicht an. Ich will hier niemanden ansprechen, aber ihr könnt euch einiges daraus holen. Al-Bukhari und Muslim sagte Rasul sallallahu alaihi wa sallam, der Mu'min betreibt keinen Zina und er ist Mu'min. Und er trinkt keinen Alkohol, wenn er Mu'min ist. Und er stiehlt wenn er Mu'min ist. Das heißt, in dem Moment, wenn er diese schlechte Tat tut, wird der Iman aus seinem Herz entzogen. Und wenn das zurückkehrt, kehrt das schwach, geschwächt zurück. Und في الصحيحين also البخاري ومسلم حديث ابي ذر رضي الله عنه sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam ein Abd der la ilaha jetzt wollen wir hier erklären dass du niemals Kafir sagen kannst weil wir haben hier Beweise der Hadith ist bei Muslim und im Bukhari sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam ein Abd also ein Diener der la ilaha illallah gesagt hat und stirbt danach kommt ins Paradies was heißt stirbt danach dass er lebt nach la ilaha illallah auch wenn er versäumt auch wenn er nicht Wer? Wallahi, wenn ihr Engel wäret, keiner wäre hier unter uns. Subhan al-Malik. Keiner von uns kann behaupten, dass er in allen Sachen hundertprozentig ist. Nicht mal die Frau, die den Niqab trägt. Nicht mal der eine mit dem vollen Bart und mit den kurzen Klamotten. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat uns schwach erschaffen. Aber das Problem ist, die Schwester hat heute den Niqab getragen. Jetzt lacht sie ihre anderen Schwestern aus. Das Beste, was ich darüber gehört habe. Ich muss, la ilaha illallah. Manchmal erlebt man Sachen, subhan al-Malik. Zwei Schwestern unterhalten sich. Eine trägt Niqab und eine trägt keinen Niqab. Sagte zu ihr, ich habe gedacht, du würdest Niqab tragen. Hat sie gesagt, nein, ich trage keinen Niqab. Hat sie gesagt, ist egal, Hauptsache Moslem. Subhan al-Malik. Und über Niqab kann man wirklich streiten. Weil die beste Meinung ist, dass Niqab eine beliebte Handlung ist. Er ist von dem Islam. Es ist keine Pflicht. Und glaub es mir, Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht fragen, hast du Niqab getragen oder nicht? Er wird die fragen, hast du nicht gelästert? Hast du daran gearbeitet, deinen Mund zuzumachen? Hast du die Muslime in Ruhe gelassen? Danach wirst du gefragt, ja, mit Qiyam. So. Hört euch diesen Hadith, der eigentlich die ganze Geschichte sehr gut erklärt. Al-Bukhari berichtet einen sehr schönen Hadith über Usama ibn Zayd. Wer von den Sitzenden hier kennt Usama ibn Zayd? Hibbul Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Rasul sallallahu hat Zayd adoptiert vor dem Islam. Und er war sein Liebling. Und Rasul sallallahu in seiner persönlichsten Angelegenheiten als Aisha radiallahu anha, der Unzucht, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam betrogen hat, vorgeworfen wurde, hatte Rasul sallallahu alaihi wasallam nur zwei Männer zu sich zugelassen. Zayd und Ali ibn Abi Talib. Damit ihr seht, wie viel er diesem Mann vertraut hat. Obwohl er nicht sein Sohn ist, aber er hat ihn wie einen Sohn geliebt. Usama ibn Zayd ibn Haritha radiallahu anhu arda. Und noch dazu, er ist der einzige Sahaba, der im Koran erwähnt worden ist. Der einzige Sahaba, der in seinem Namen, der im Koran erwähnt worden ist. Bis Yom al-Qiyamah liest du den Koran und sein Name wird erwähnt. Sure 33, Al-Ahzab. So. Zayd ibn Haritha erzählt, Rasul sallam schickte uns zu einer Schlacht. Während wir kämpfen, also fast am Gewinnen, da lief ein Mann weg. Er und ein Mann von einem Ansar direkt hinterher, um den Mann zu erwischen. Er entkommt heute nicht. Sie kamen zu einem Baum. Die waren ja zu zweit. Der Mann konnte ja nicht weglaufen. Als sie ihn töten wollten, sagte der Mann, La ilaha illallah. Oder er sagte, ich bezeuge, es gibt keine Gottheit außer Allah. Sagt Usama ibn Zayd, mein Freund al-Ansari hat sein Schwert nach unten getan und ich habe den eingetötet. Nach ein paar Tagen kehrten sie zurück zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallam sitzt und hört ihnen zu. Natürlich, sie sind stolz. Die waren auf der Schlacht und die haben gewonnen und so. Und Usama ibn Zayd erzählt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgendes. Ja, Rasulallah, wir sind gezogen in die Schlacht. Und Rasulallah nickt mit seinem Kopf und sagt, ja, da haben wir gekämpft. Ja, er nickt immer mit dem Kopf und sagt, ja. Sagte, ja, Rasulallah, auf einmal lief ein Mann davon. Ja, ein Ansar und ich haben ihn vor dem Baum erreicht. Ja, er sagte, Ashhadu an la ilaha illallah. Mein Freund hat sein Schwert nach unten getan, ich habe den getötet. Rasul, sein Gesicht wurde rot. Sagt er, bist du dir sicher, dass du ihn getötet hast, nachdem er La ilaha illallah gesagt hat oder während er La ilaha illallah gesagt hat. Vielleicht hast du, yani überleg mal, vielleicht hast du dich geirrt. Sagte, nein, ja Rasulallah, ich habe ihn getötet, nachdem er La ilaha illallah gesagt hat. Sagte, überleg noch mal, vielleicht als das Schwert seinen Körper durchbohrt hatte. Sagte, ja Rasulallah, ich habe ihn getötet, nachdem er La ilaha illallah gesagt hat. Weißt du, was der Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? Sagte, er hat La ilaha illallah gesagt und du hast ihn getötet. Sagte, ja Rasulallah, er hat dir doch nur gesagt aus Angst vor dem Schwert. Jetzt kommt es. Jetzt kommt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, der Lehrer, bringt uns bei. Sagt er, hättest du vielleicht sein Herz aufgemacht, um zu gucken, ob er es auch aufrichtig gesagt hat oder nicht? Du, derjenige, der die Menschen heute sieht, weißt du, was in deren Herzen läuft? Heute, ich als Muslim, ich gehe in eine Uni, sehen wir viel Mukhalafat. Viele Sachen, die ein Muslim eigentlich unterlassen sollte. Aber anstatt, dass du über die Mädchen oder über die Jungs lästern, es geht vorbei, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch recht haben. Wallahi, das ist das Beste, was du sagen kannst. Hast du die gesehen? Oder Kuffer! Subhanahu wa ta'ala. In Surat al-Nahl sagt Allah subhanahu wa ta'ala, rufe zum Weg deines Herrn. Mit was? Mit Weisheit. Und mit schöner Ermahnung. Und sprich mit ihnen in höflicher Form. Subhanahu wa ta'ala. Guck mal, Regeln, wie ich mit den Leuten rede, wenn ich die zum Weg Allahs bringen will. Keiner nimmt von dir heute an. Die Menschen sind heute so anders geworden. Du musst denen ganz anderes mit denen reden. Die Ermahnung muss anderes ankommen. Subhanal Malik. Und wir haben das geschafft, Wallahi al-Azim, mit Liebe, mit wenig Auzubillah. Viele junge Leute heute sind zurück zum Islam gekehrt. Durch die schönen Worte. Sei du ein Vorbild. Die Leute werden dir folgen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hatte weder Geld noch irgendwas. Aber der hat die Leute fasziniert, wie er war, sallallahu alaihi wasallam. Und guckt, hört euch diese Geschichte, was passiert ist, subhanallah. Es ist echt eine Krankheit. In Ägypten gibt es einen Sheikh, der heißt Muhammad Hassan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Mann segnen für seine Arbeit und das, was er macht. Eines Tages kam er in die Moschee und er wollte ein Dars halten. Der hatte das gehalten, haben sie gebetet, wollten die gerade rausgehen. So eine Gruppe von 50, 60 Leuten, Männer und Frauen mit Niqab und Sulahia und so. Alle stehen da draußen. Der Sheikh sagt, yani, warum seid ihr nicht reingekommen? Wenigstens hat er mitgebetet. Sagt der Sheikh, wir sind zu dir gekommen, wir wollen alleine mit dir reden, aber wir beten nicht mit Kuffar. Sagte zu ihm, komm, lass uns reingehen. Die haben sich hingesetzt. Sagte er, kennst du Ahadith, also Überlieferungen über Rasul Sallam auswendig? Sagte kein einziger. Kennst du den Koran auswendig oder einen Teil? Sagte nichts. Kennst du die Iman-Inhalte, Al-Aqida? Keine. Subhanallah, du weißt nichts und erklärst Muslimin, die beten als Kuffar. Subhanallah. Und das ist es, was ich heute mit meinen eigenen Augen sehe. Und das ist, was mich erschreckt hat. Als wir in Heiligenhaus waren und diesen Seminar gehalten haben, es sind mehr als 30 Fragen gekommen über Kuffar. Yani, guck mal, Sheikh, der kommt von Dresden, hierhin zu uns, um uns unsere Religion beizubringen und irgendeiner, der gerade die Windel losgelassen hat, ja, stellt ihm, Sheikh, bist du ein Käfer? Was kannst du dazu sagen? Wallahi, als ich die Fragen gesehen habe, ich habe mich in den Boden versinken können. Subhanal Malik. Und guck mal, der Rasul sallallahu alaihi wasallam, und das ist, was uns heute passiert ist. Der Rasul sallallahu alaihi wasallam von Hadith Zainab bint Jahsh. Wer kennt Zainab bint Jahsh? Die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die erste Frau, die gestorben ist nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer war die letzte Frau, die gestorben ist von den Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wer war die letzte Frau, die nach dem Tod des Propheten Muhammad s.a.w. gestorben ist? Ummu Salam, radiallahu anhu wa ta'ala. So, sagte Rasul s.a.w., wachte einmal auf, voll am Schwitzen und am Zittern, sagte, weh den Arabern von einem Übel, das sich nähert. Subhanallah, sagt Zainab, awanahlaku wa fina salihun. Yani, wird uns wirklich ein Übel treffen, obwohl so viele Rechte von den Menschen unter uns sind? Sagt er, naam, idha kathur al-khabath. Sagt er, ja, wenn al-khabath diese Heuchlerei und diese ganze Krankheiten unter uns verbreiten, dann werden wir ein Übel erleben. Weil, guck mal, heute der Muslim selber weiß schon gar nicht mehr. Yani, wir haben vor ein paar Tagen eine Unterhaltung mit einem Libanesen. Dieser Mann, der ist so schon durcheinander, weil er sagte, guck mal, der Gelehrte sagt so, und der Gelehrte sagt so, und dann die Sunniten und die Schiiten. Und ja, ist doch egal, was die alle sagen. Guck mal, wo die Wahrheit steckt, und folge ihr. Und Rasul Salam hat prophezeit, diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Eine einzige kommt ins Paradies. Das heißt, der Weg, den richtigen Weg zu nehmen, ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Aber du musst auch hier dein Hirn einschalten. Du musst deine Augen aufmachen. Und du musst merken, wer folgt Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder nicht. Ein junger Mann jetzt, Allah hat ihn recht geleitet. Und wir sehen das heute, wir sehen das. Ein Türke, mashallah, hat mir eine E-Mail geschrieben, eine sehr schöne. Er kommt aus einer Familie, die sind Sufiten, Tariqa. Kennt ihr? Dancing all the night. Das ist die Religion bei dem. Er ist jetzt, nachdem er Vorträge gehört hat, Allah hat ihn gerecht geleitet. Er hat sagte, was machen wir jeden Abend? Alle Frauen und Männer ohne Kopftuch und alle am Tanzen und so. Und dann hat er mich angerufen und sagte, Allah hat mich recht geleitet. Aber das Problem ist, meine ganze Familie hat mich im Stich gelassen. Keiner will mehr mit ihm zu tun haben. Das ist Al-Ghurba, das ist die Fremdheit, über die der Prophet Muhammad s.a.w. gesprochen hat. Du wirst dich heute als Moslem unter deinen eigenen Brüdern als fremd fühlen. Als Fremder fühlen, subhanallah. Aber sei froh, dass du dich so fühlst, weil Rasul s.a.w. diese Leute sehr hoch gelobt hat. So, und beende ich inshallah damit wir vielleicht eine kurze Diskussion haben. Viele Leute heute, wenn die Leute alle als Kuffar nennen, was will er eigentlich sagen? Er will eigentlich sagen, ich bin der Einzige, der gerettet ist, oder? Wenn ich auf alle Leute zeige, ihr seid alle schlecht, das heißt, ich bin der Einzige, der gut ist. Ich bin der Einzige, der ins Paradies. Subhanallah, dieser ganze Paradies nur für dich allein? Ach so, nee, und seine Clique auch, Entschuldigung. Ja, Subhanallah. Rasul sallam, wir müssen Geduld haben. Erstmal hat Allah subhanahu wa ta'ala uns eine Regel getan. Allah subhanahu wa ta'ala ändert an einem Volk nicht, bis sie sich geändert haben. Die Gelehrten haben gesagt, sich geändert, ihre Herzen geändert haben. Rasul sallam fängt seine Dawa an. Er sieht mit seinen eigenen Augen seine Freunde. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Keiner von euch liebt die Mu'minin wie Rasul sallam. Das muss ihm da drin gebrannt haben, zu sehen, wie Yasser und seine Mutter und sein Vater getötet worden sind und wie Yasser gequält worden und Ammar. Und er geht vorbei und er kann nichts für die tun. Aber was sagt er? Habt Geduld, wir werden uns inshallah im Paradies treffen. Al-Khabbab ibn al-Aras wird verbrannt, sein ganzer Körper. Umar ibn al-Khattab, 20 Männer von Quraysh stürzen sich auf ihn. Abu Bakr Siddiq wird mit den Schuhen so ins Gesicht getreten, dass man seine Nase von nichts erkennen kann. Aber Rasul sallam hat weder Amoklauf betrieben noch irgendwas. Er hat Ibadah gemacht. Er kehrte zu Allah zurück. So Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm den Sieg gegeben. Und ihr könnt in der Geschichte der Menschheit lesen, es gibt kein Volk, der es geschafft hat, innerhalb 10 Jahre eine Stadt zu gründen. Gibt es nicht. Außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil er Männer neben sich hatte. Keine feminin ist ja nicht. Maskulin, Männer im wahren Sinne des Wortes. Ein Mann. Heute Männer? Was? Heute? Wir haben, wo sind die Männer heute unter uns? Subhanallah. Wallahi, eine Geschichte, die hat mir, wallahi, eine grauhaare Küste von dieser Geschichte. Ist vor ein paar Tagen passiert. Eine Schwester, ein Unfall, schweren Unfall. Das Problem, als sie dann rausgeschleudert worden ist, sind ihre Klamotten auch mitgerissen worden. Jetzt lag sie da halbnackt. Was machen ein paar Muslime, wohlgemerkt, Jugendliche? Gehen mit dem Handy und filmen das. Das Mädchen machte ihre Augen auf und sah diese ganzen Tüten. Ihr Bruder hat gesagt, sie weinte, bis sie gestorben ist. Die hat keine Luft mehr gekriegt vom Weinen. Und der Bruder sagte, vielleicht Alhamdulillah, dass sie gestorben ist, weil sie hätte bestimmt damit nicht leben können. Männer? Ein Mann hätte seine Jacke ausgezogen, seinen Pulli ausgezogen und hätte diese Frau gerettet oder geschützt oder gedeckt. La ilaha illallah. Subhanallah Malik. Und vielleicht, Subhanallah Malik, in einer Zeit, ich will einfach nur sagen, sucht nach Wissen. Sucht nach Wissen, weil die Unwissenheit ist das, was uns Muslime heute kaputt macht. Wir lesen nichts. Jeder hat den Koran zu Hause. Wie viele Leute nehmen sich vor, jeden Tag vielleicht 3 Minuten. Hat Allah es nicht verdient, dass du es... Wallahi, wenn ich jeden von euch frage, liebst du Allah? Sag Muhammad, sowas fragt man doch nicht. Ist doch klar, dass ich Allah liebe. Derjenige, der liebt, folgt. Derjenige, der liebt, will seinen Geliebten oder denjenigen, den er liebt, er kann von seinem... Zwei lieben sich, ja? Flugzeug im Bauch, ah, wo gehst du hin? Wo warst du? Warum warst du so lange weg? Er geht nur einkaufen. Du warst ja nicht, ich war doch nur 10 Minuten. Liebe, ja? Aber wir behaupten, dass wir Allah lieben und wir sehen seine Worte vor uns. Subhanallah. Guck mal, man hat mal erzählt, dass ein junger Mann eine Frau geheiratet hat, die 4 Stunden Flug weit weg von ihm war. Und sie musste erstmal ihr Studium wechseln, also fertig machen, und dann kam sie zu ihm. Als der Tag kam, wo sie sich treffen sollten, sie hat ihm einen Brief geschrieben am ersten Tag, wo sie geheiratet haben. Er hat diesen Brief, hat er erzählt, über 600 Mal. Jetzt sitzt er im Flugzeug und geht zu ihr. Er sagt, ich mache den Brief auf, und als hätte ich diesen Brief zum ersten Mal gelesen, habe ich gesagt, Subhanallah Malik, so sollte das Gefühl sein mit dem Koran. So sollte das Gefühl und das Verhalten eines Moslems mit dem Koran. Ich lese es und jedes Mal, wenn ich das lese, Subhanallah, die Ayah, die habe ich doch gestern gelesen. Aber jeden Tag Schönheit, Schönheit, Schönheit. Mach was, damit du auch was bekommst. Mach was, damit du auch was bekommst. Und am Ende möchte ich euch sagen, der Tod lauert an jeder Ecke. So jeder Mensch sollte seine Taten und das, was er tut, wiegen und gucken, ist Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden oder nicht. Vollziehe Taqwa deinem Herrn, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, denn der Tod lauert an jeder Ecke. Und ich frage mich jeden Tag wirklich, wenn ich rausgehe, ja, subhanallah, in diesem Moment, in dieser Tat, das, was ich tue, es ist nicht der Fehler, dass du einen Fehler machst. Nein. Es ist nicht, mach einen Fehler, es ist kein Problem. Der Fehler ist, dass du dabei bleibst und dass du nicht davon zurückkehrst, dass du nicht daran arbeitest. Das ist es. Dann möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen und Kraft geben. Und ich will euch sagen, dass wir dieses Jahr, vielleicht gibt es ja Studenten, die Interesse daran haben, dass wir dieses Jahr für die Jugendliche, also für junge Leute, eine Umrah-Reise vorbereiten. Die soll stattfinden in der Zeit von Ramadan. Und wir haben jetzt, Alhamdulillah, sehr viele Leute, leider aus Wuppertal sehr wenig, aber aus Umgebung sehr, sehr viele junge Männer, und die mitfahren wollen. Frauen können auch mitfahren, wenn sie Mahram haben. Dann müssen wir halt gucken, wie wir das machen. Wer Interesse hat, wer wirklich Sehnsucht nach Allah hat, Wallahi al-Azim, jedes Mal, wenn die Leute mir erzählen, die kamen ja gerade aus Al-Hajj, du hörst nur seine Stimme am Telefon, denkst, was hat dieser Mann durchgemacht? Was hat er erlebt? Was hat er gesehen dort? Und manche haben gesagt, bei Allah, ich wollte gar nicht zurückkommen. Wer Geld hat, Zeit hat, Gesundheit hat, geht dahin, wascht eure Sünden, wascht eure Herzen, kommt zurück, neu geladen, mit neuer Energie und neuer Liebe. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Segen schenken. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanak Allahu wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wir sind alle verantwortlich und wir sitzen alle in einem Boot. Jeder Muslim ist verantwortlich für sein, in seiner Familie, in seiner Schule, in, überall. Jeder ist verantwortlich. Und Rasulullah hat geschildert, was passieren kann, wenn die Bereitschaft zur Verantwortung unterlassen wird. Er hat ein Beispiel gegeben, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Menschen sind auf dem Boot, besteht aus zwei Decks. Leute sind unten im ersten Deck und im oberen Deck. Jetzt die Leute im unteren Deck müssen immer nach oben gehen, um sich Wasser zu holen. Manche Gelehrten sagen, Symbol für das Leben. Eines Tages werden sich dessen oberdrüssig, jedes Mal nach oben, haben sie gesagt, weißt du, was wir machen? Wir machen ein Loch im Schiffsboden. Und auf diese Art und Weise holen wir uns Wasser. Da brauchen wir nicht immer nach oben zu gehen. Hier kommt der Prophet Muhammad sallam, der Lehrer, und sagt, hätten sie sie gelassen in ihrer Verzweiflung tat, wären sie alle ertrunken. Aber hätten sie sie davon abgehalten, wären sie alle gerettet. Und das ist, was wir eigentlich aus diesem Hadith nehmen sollten, dass wir alle Verantwortung tragen und dass wir, wer sagt, ich habe doch nie kein Wissen. Nein, jeder von uns hat Verantwortung. Dein Bruder, der kleine Bruder zu Hause, dass du ihm das was beibringst. Dein Vater, wenn er nicht lesen kann, dass du ihm hilfst. Deine Mutter. Wir verbringen heute keine Zeiten mit unseren Familien. Ja, ein Bruder hat mich vor ein paar Tagen angerufen, sagte, meine Mutter ist so traurig darüber. Vorher haben wir immer zusammen Zeit verbracht. Seitdem ich die neuen Freunde habe und so, habe ich keine Zeit mehr für sie. Das ist Unrecht. Das ist Unrecht. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, mit deiner Familie zu sitzen, mit deiner Mutter zu sitzen, mit deinem Vater, mit deinem Bruder. Die haben ein Anrecht darauf. Und es tut mir leid, wenn ich zu lange gesprochen habe. Falls Fragen oder Kommentare oder... Nein. Okay, und zwar habe ich das nicht richtig verstanden mit dem Sand. Also ich habe schon einen Teil, und zwar jeder ist jetzt vom anderen Sand erschaffen. Sagen wir, manche vom Rhein, manche vom bisschen Warum, sagen wir mal, der andere Teil. Dann könnte man ja, das soll dann auch die Charaktereigenschaften wiedergeben. Ja. Aber da kann ja einer sagen, das ist ja dann ungerecht. Warum hat der eine so ein reines, wurde aus einer besseren Zutat sozusagen erschaffen als ich? Ja, also, ja. Also, wir Menschen, Allah subhanahu wa ta'ala, wir sind Mukhayyirin, nicht Musayyirin. Das heißt, wir haben die Entscheidung. Jeder von uns kann entscheiden. Du hast dich auch entschieden, heute hinzukommen. Du hast entschieden, zu studieren. Du hast entschieden, anstatt Wasser, Cola zu trinken. Oder lieber, Cola ist schädlich. Also jeder von uns kann entscheiden. Ha? Jeder von uns kann entscheiden. Dass wir bestimmte Eigenschaften haben, das ist eine sozusagen eine Art Last, die wir mitbekommen haben. Aber wir sollen daran arbeiten, diese Charaktereigenschaften zu verfeinern. Rasulullah sallam, wisst ihr, was einer der wichtigsten Aufgaben, mit der Prophet Muhammad sallam entsandt worden ist? Al Hadith ist bei Tirmizi, sagte Rasulullah sallam, innama bu'ittu li utammima makarim al akhlaq. Subhanallah. Allah hat mich für nichts anderes entsandt, außer um die Charaktereigenschaften zu verfeinern, zu vervollständigen. Verstehst du? So, jetzt können wir sagen, jemand ist überheblich. Überheblichkeit kann geändert werden, oder? Er kann lernen, bescheiden zu, oder? Wenn jemand stur ist, er kann auch lernen, weniger stur zu sein, die Wahrheit anzunehmen. Aber das Problem ist, dass diese Menschen diese Eigenschaft in sich durch ihre Lebensart sich so verstärkt, dass die Wahrheit niemals annehmen wollen. Verstehst du? Und guck mal, Quraysh, die Leute da, es gab gute und es gab schlechte Menschen. Rasulullah hat gesagt, die Besten unter euch von Quraysh, also die Kuffar sind, wenn die in den Islam kommen, sind die auch die Besten im Islam. Und wir sehen das heute, wir sehen heute Konvertierte, Wallahi al-Azim. Wenn ich Khutba mache, Yom al-Jum'ah in München, Gladbach, ich sehe Leute, Wallahi, Allah ist mein Zeuge. Ich schäme mich, auf diese Treppen zu gehen und diesen Leuten eine Rede zu halten. Weil ich halte die alle besser als ich. Als mich. Und deshalb, dass wir alle von verschiedenen, das wollte Allah subhanahu wa ta'ala. Achte allein darauf, auf die Sprache. Diese Verschiedenheit. Wisst ihr, dass Indonesien gibt es über 300 Sprachen? Ich meine nicht Dialekte, Sprachen. Sprachen. Das eine Dorf versteht Alles Verschiedenheit. Diese Verschiedenheit wollte Allah subhanahu wa ta'ala halt haben. Aber wir können nicht sagen, dass Allah ungerecht ist, weil jeder Mensch hat die Entscheidung zu treffen. Gehe ich den Weg oder gehe ich den Weg nicht? Und ihr habt gelesen bestimmt, La ikraha fi din, kein Zwang in der Religion. Ne? Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, wer möchte, soll glauben, wer möchte, soll es lassen. Jeder hat die Möglichkeit. Und diese Eigenschaften, die wir haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat die vielleicht, also hat uns sozusagen damit geprüft, dass wir daran arbeiten, diese zu beseitigen. Haben wir nicht öfters gehört, dass ein Mensch in seiner Jugend oder als er 20 Jahre alt der Schlimmste war? Und heute, mashallah, Sheikh. Haben wir nicht? Also dieser Mann konnte an sich arbeiten, konnte sich verändern. Und das ist, was von den Menschen verlangt wird. Dass wir von dieser Dunya und das, was wozu sie uns ruft, Abstand halten. Und das, was die Akhira und die Belohnung darauf erwarten und dafür arbeiten. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, ich konnte es beantworten. Ja, aber irgendwie gibt es ja auch also irgendwelche Sachen, wo man ja auch also Musayyar ist. Zum Beispiel. Aber die haben mit der Aqida und mit dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala nichts zu tun. Weil, zum Beispiel, ja, sozusagen, das, was er soll, so meine, so er steht, so. Am Ende sollte ja, steht. Ach so, meinst du wegen dem Leben? Der Leben und Rest von. Ja, okay, das ist. Ja, aber das beeinflusst. Der Bruder spricht über das Ende von Surat Luqman, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Ja, also dass Allah subhanahu wa ta'ala kennt, wann der Regen runterkommt, wann die Stunde einschlägt und so. Aber das hat ja keinen Einfluss auf mich, ob ich es wähle, Mu'min zu sein oder Kafir zu sein. Weil jeder von uns, guck mal, sogar der Kafir weiß, dass er sterben wird, oder? Ich glaube, das ist eine Sache, wo es Konsens gibt unter allen Menschen. Jeder weiß, dass er sterben wird. Aber das Problem, er weiß nicht wann. Verstehst du? Und Alhamdulillah, gerade in dieser Zeit, Wallahi al-Azim, zur Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musste einer auf seinem Pferd oder also auf seinem Esel von Mekka bis Syrien gehen, um nur Worte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu hören. Heute, wir haben Internet, wir haben Fernseher, wir haben alles. Verstehst du? Nur es gibt Leute, die sozusagen, sie stehen sich selber im Weg. Und vielleicht ist das Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil, und das ist vielleicht auch ein Beweis dafür. Allah subhanahu wa ta'ala hat so eine Situation in Surat Al-An'am dargestellt, in dem die Menschen kommen und sagen, oh Allah, schick uns zurück, auf das wir Gutes tun. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hört mir zu. Sagt er, hätten wir sie zurückgeschickt, hätten sie weitergemacht. Das ist Wissen von Allah. Er weiß Bescheid. Er weiß ganz genau, dass diese Leute, egal wie lange sie leben, sie werden ihr Leben immer so leben. Und es gibt noch eine Geschichte, die gut ist. In Surat al-Kahf. Kennt ihr die Geschichte Surat al-Kahf, wo Musa dem Khadr gefolgt ist? Ja. Ja? Und er hat einen jungen Mann getötet. Ein ganz jung, er hat ihn getötet. Jetzt kam Musa und hat was gesehen, was ihm nicht gefallen hat. Er sieht einen jungen Mann auf der Straße spielen, nimmt den Kopf ab. Sagte Musa, du hast eine Seele getötet, die rein ist. Jetzt, Rasulullah hat dazu gesagt, dieser Junge wäre Kafir gewesen. Durch Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und warum hat Allah ihn genommen? Durch Wissen natürlich, um Musa zu. Wer da die Geschichte lesen will, Surat al-Kahf, das ist Sura 17. Eine sehr, sehr schöne Sura. Und dann sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kafir. Yani, er war Kafir, er wäre als Kafir gestorben. Ja, und wäre er am Leben gewesen, hätte seinen Eltern eine große Schaden zugefügt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, guck mal, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Ja, weißt du, wie schön das ist? Guck mal, und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und seine Eltern waren Rechtschaffen. Also wurde dieses Kind, was Kufr sowieso begangen hätte, um den Eltern keinen Schaden zuzufügen, wurde das Kind weggenommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, er schenkt ihnen ein anderes Kind. Aber das ist ein Beweis. Allah subhanahu wa ta'ala weiß über uns, er weiß, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala weiß in diesem Moment, was ich denke, was in meinem Herzen ist, was ich in einer Sekunde entscheide, wie ich entscheiden werde. Das weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qada wal-Qadar, das musst du auch lernen. Vielleicht inshallah in dem nächsten Dars, Schicksal und Vorherbestimmung. Allah weiß diese Dinge. Allah weiß ganz genau, wenn ich sterbe, wohin ich gehe. Das ist alles schon geschrieben. Es gibt, und damit beenden wir inshallah, es gibt ein Hadith, Rasul Sallam war mit seinen Gefährten unterwegs. Dann hat Rasul Sallam gesagt, mehr min nafsin, min fusa. Es gibt keine Seele, die nicht schon eingetragen wurde, ob sie in die Hölle geht oder ob die ins Paradies geht. Ein Gefährter sagte, ja Rasulallah, sollen wir uns nicht auf das Buch verlassen und aufhören, Taten zu tun? Jetzt kommt es. Nadia, hört mal bitte zu. Das ist jetzt wichtig. Sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, das ist das. Sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, nein, ihr solltet tun. Warum? Weil jeder wird dort unterstützt für das, was er geboren ist, wurde. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige liebt Allah, er wird ihn immer unterstützen, damit er ins Paradies kommt. Und derjenige, der sowieso in der Hölle landen wird, Allah subhanahu wa ta'ala, hört ihr nicht immer die Worte, wenn man das anfängt? Wen Allah recht leitet, der ist wahrlich recht geleitet. Wenn Allah irre gehen lässt, für den wirst du keine Rechtleitung finden. Das ist schon da drin. Und das heißt ja nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen in die Irre gehen lässt. Nein, dieser Mann hat diesen Weg gewählt und er lässt ihn. Weil er weiß, egal was wir tun würden, um diesen Mann zurückzuholen, er wird das nicht annehmen. Subhanallah. Gerettete, ja. Subhanallah. Das ist es. Darum geht das. Deshalb, wir müssen auch aufpassen, dass wir vielleicht in unserem Gedenken, und das ist der Shaitan, dass wir denken, dass vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala irgendjemand Unrecht tut. Dass er vielleicht alle Menschen nicht die gleiche Möglichkeit gibt, ins Paradies zu kommen. Niemals. Ibn al-Qayyim sagt, von den Bedingungen, von dem geraden Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass es erkenntlich ist für jeden Menschen auf dieser Erde. Dass jeder Mensch diesen Weg erkennen kann. Das ist von den Bedingungen von Ihdina Sirat al-Mustaqim, dass jeder Mensch in der Lage ist, diesen Weg zu erkennen. Das ist der gerade Weg. Ich meine, guck mal. Yani, heute, es ist so fremd geworden. Guckt mal. Die Muslime. Der betet fünfmal am Tag. Ekelig, ja. Sie lebt in Keuschheit. Das heißt, erst heiratet sie und dann, was sind das denn für Menschen? Ekelig. In der Zeit von Lot, alaihissalam. Lot. Wer ist Lot? Kennt jemand Lot? Er ist verwandt mit Ibrahim, alaihissalam. Man wollte ihm aus was? Aus seinem Dorf verbannen. Habt ihr die Eier gelesen? قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم فبتي aus eurem Dorf. Wieso? انهم اناس يتطهرون. لا اله الا الله. Das sind Leute, die reinigen sich. Das ist der Grund. Sie sollen aus dem Land vertrieben werden, weil sie sich reinigen, weil sie Moral haben, weil sie anständig sind, weil sie Allah dienen und nicht der Dunya diese materiellen Sachen oder so. Deshalb, du solltest stolz darauf sein, dass du Allah, Wallahi, jeden Tag, du stehst auf und ehrlich sagst, Alhamdulillah, dass ich noch Muslim bin. Deine Religion, das ist das Beste, was du hast. Wallahi al-Azim, diese Zeit, guck mal, wir haben jetzt das Jahr 2008. Überleg ein bisschen, wie schnell ist 2006, der 11. September, Wo ist alles? Ist weg. Und so wirst du auch vergänglich sein. Ja, natürlich, deine Mutter und dein Vater oder dein Bruder, dein Mann, dein Kind, deine Tante, deine Nachbarn werden um dich weinen. Ja, vielleicht irgendjemand wird sich sogar wegen dir die Klamotten zerreißen. Wie lange wird es dauern? Eine Woche? Zwei Wochen? Drei Wochen? Dann werden sie ihr Leben weiterleben. Und du wirst in Vergessenheit geraten. Achte darauf. Noch was? Fragen? Manche Leute, also ich sage nicht alle Leute, aber manche Leute, sie denken irgendwie, also in Allah, ja, die sagen dann so, ja, Allah, die, also, ja, wenn Allah uns ja auch so, ja, recht leitet, ja. Das ist sowieso von den Sachen, wenn ich die höre, ja, subhanallah, ich kriege manchmal echt Gänsehaut. Wenn du zu jemandem kommst und sagst, fang an zu beten, sagt er dir, inshallah. Warte, was heißt das? Inshallah, das heißt, wenn Allah es will, oder? Das heißt, Allah steht dir im Weg, der Arme. Subhanallah. Aber ist das nicht so? Ist das nicht so? Wallahi, ich habe das schon oft das gehört. Bruder, warum betest du nicht? Inshallah. Und in Hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er leitet recht, wenn er möchte. Was meint er damit hier? Leute, die das möchten. Eigentlich. Aha, die das möchten, die danach verlangen, die danach suchen. Er möchte. Habt ihr nicht gesehen, Wallah, ich kenne Leute? Fünf Jahre lang. Deutscher. Nichts mit dem Islam. Er kommt und redet mit dir. Und es vergeht 3, 4 Monate, 6 Monate, ein Jahr. Kommt noch einmal. Ja, wie geht's so? Und du denkst so, was ist mit dem los? Ich meine, wir haben gesprochen und so. Nach 5, 6 Jahren kommt er. Ja, ich will Muslim werden. So, guck mal, wie lange er gebraucht hat. Verstehst du? Aber vielleicht war er weit weg. Vielleicht hat er so viele Zweifel gehabt. Allah hat ihm Zeit gelassen. Verstehst du? Weil La ilaha illallah, und das ist, was viele nicht verstehen. La ilaha illallah ist nicht nur ein Wort, danach musst du leben. Es gibt Grenzen, es gibt Erlaubtes und Verbotenes. Deshalb im Islam, keiner darf zum Islam gezwungen werden. Warum? Vielleicht nimmt er den Islam an und will das gar nicht. Also, es muss die Überzeugung da sein. La ilaha illallah, danach leben und danach sterben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir La ilaha illallah umsetzen in unserem Leben. Und dass wir im Grab so flott und einfach danach antworten. Wer ist dein Gott? Allah subhanahu wa ta'ala. Fertig? Gibt es noch mehr? Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Namen, heißt, er ist der Gerechte. Und in der arabischen Sprache, wenn Al-Adl, Al-Alif, ihr müsst Arabisch. Wenn ein Wort. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat über die Kuffar gesagt, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ. Du wirst finden, dass sie das Leben so ehren. Aber er hat nicht gesagt, das Leben, sie hat gesagt, sie begehren Leben. Und in der arabischen Sprache hat das Gewicht. Guck mal. Al-Haya. Und das ist Alif und Lam. Starke. Das ist das Leben. Und wenn man das erniedrigen will, wenn man das als lächerlich machen möchte, nimmt man den Alif und Lam weg. Und dann heißt das Haya. Verstehst du? Das heißt, die Kuffar, egal welches Leben sie leben, in Dreck, in Armut, sie wollen leben. Verstehst du? Sie wollen nämlich diese Haya mit Ehre. Nein, sie wollen irgendein Leben. Verstehst du? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht nur Adl. Gerecht? Nein, er ist der Gerechte. Al-Adl. Und daher verstehst du, warum ein Mensch sich nennen kann, Karim, aber er darf sich nicht nennen Al-Karim. Warum? Weil das Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala so gerecht ist, hat er gesagt, ich werde niemanden bestrafen, bis ich ihm einen Gesandten schicke, der ihm warnt. Und deshalb, Yawm al-Qiyamah, und das löst eigentlich das Problem, Yawm al-Qiyamah wird es so sein, dass es Völker kommen werden, zu denen war kein Gesandter entsandt worden. Allah subhanahu wa ta'ala stellt in so eine Situation, ja, als würden sie leben und ein Gesandter kommt zu ihnen. Aber Allah hat doch Wissen auch darüber, wer das annimmt und wer nicht. Versteht ihr? Und diese Leute, Manche werden anscheinend den Iman annehmen, wie Rasul Hassan berichtet hat, und manche werden den Iman nicht annehmen. Also jeder bekommt seine Chance. Wallahi al-Azim, liest mal den Koran, hört mal zu. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharar. Ja, guck mal, ich bleib mir hier stecken. Mithqala dharar. Allah subhanahu wa ta'ala fügt nicht mal im Gewicht eines Stäubchen, was du nicht mal mit deinen bloßen Augen sehen kannst, Unrecht zu. Und das ist, was dem Menschen Zufriedenheit in seinem Herz gibt. Ein Gefährte hat gesagt, wenn ich die Wahl hätte, also wenn man mich vor der Wahl stellt, dass meine Eltern für mich entscheiden, ob ich Paradies oder so, oder Allah, ich werde immer Allah wählen, dann Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger zu mir als meine Familie. Subhanallah. Ja, also das heißt, wir können ja auch nicht, also noch nicht sagen, dass die Eltern so was heißt. Von Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Nein. Dass die, doch, du kannst es sagen. Weißt du warum? Al-Hadith ist bei Muslim, der Imam Muslim, ein Mann ist zu Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte der Mann zu Rasul sallallahu alaihi wasallam, du behauptest, mein Vater, sagen wir meine Vorfahren, sind in der Hülle, also sind im Hüllefeuer, sagt er, und mein Vater auch, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Hadith, Muslim, brauchen wir ja uns gar nicht darüber zu streiten. Und es ist bestätigt. Natürlich, und Wallahi, ich mag auch über dieses Thema nicht zu reden, weil wir Rasul sallallahu alaihi wasallam natürlich lieben, und es ist kein Thema, was leicht ist. Seine Mutter, sein Vater. Und vielleicht, da steckt auch die Weisheit, warum sie auch gestorben sind so früh. Erstmal, weil er Prophet ist, und das andere, Allahu A'lam, Allahu A'lam. Aber es ist bestätigt, dass vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er entsandt worden ist, dass Leute nach der Religion von Ibrahim gelebt haben. Es ist bestätigt. Sonst wäre Muhammad sallallahu alaihi wasallam natürlich es. Aber er ist aufgewachsen in einer Gegend, wo Götzendienerei, alles Mögliche da war. Und er hat das nicht getan. Und es gibt viele Leute, die das gar nicht getan haben. Die haben da mit den Leuten gelebt und die haben sich dieser Demokratie zugekehrt. Inshallah. Und Allah ist alles hinter. Dann kommt die Frage, wenn jetzt zum Beispiel mein Bruder nicht beten will und von dem Beten macht das, macht das, was du willst, der Bock, was ist, machen wir? Na, man kann vieles machen. Erstmal, ich finde, gerade was Familie angeht, ne? Was Familie angeht, das Vorbild zählt immer. Wenn ich zu irgendeiner Sache rufen möchte, sollte ich erstmal selber gucken, bin ich wirklich so? Und ich erzähle, tut mir leid, wenn ich ein bisschen verlängere, aber wir müssen manchmal die Sache besser klären. Hassan al-Basri kamen Sklaven mal zu ihm und sagten sie, mach ein Bittgebet für uns, damit unsere Herren uns befreien. Ja? Damit sie uns befreien. Es verging die eine Woche, die zweite Woche, die dritte Woche, die fünfte Woche, nichts. Die sind richtig sauer geworden. Warum macht er kein Bittgebet für uns? Die haben gedacht, so nach Salat al-Jum'ah, der hebt seine Hände und bittet. Was hat er gemacht? Achtet darauf. Das ist Fiqh. Er ging, hat gebetet, gefastet. Alles Mögliche an Dienst vor Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Dann ist er dahin gegangen, hat er einen Sklaven gekauft. Vor den Leuten hat er den verkauft. Und dann hat er angefangen, Bittgebete zu machen. Ha? Vor den Leuten. Alle Leute haben ihre Sklaven der Freiheit geschenkt. Jetzt kamen die sauer. Fünf Wochen, wir sind am Warten. Ha? Warum hast du uns so lange warten lassen? Hat er gesagt, bevor ich was mache, muss ich erstmal wirklich das Leben. Ich habe Bittgebete gemacht. Ich habe in der Nacht bin ich aufgestanden und habe Allah darum gebeten. Und ich habt ihr gesehen mit euren eigenen Augen. Ohne das glaube ich an diese Sache nicht. Und das ist, was ich sage. Das ist, was wir brauchen. Bevor wir zu einer Sache rufen, bin ich auch so? Sieht mein Bruder mich beten zu festgeschriebenen Zeiten? Sieht er, dass ich wirklich mein Gebet verrichte? Das ist das Erste. Das Zweite. Bin ich in der Lage, ihn darauf anzusprechen? Ermahnung muss auch Taktik haben. Vielleicht mein Bruder ist von der Sorte, warum betest du nicht? Ey, laberst du mich nochmal an? Ja, vielleicht gibt es. Sogar, und das ist, was wir nicht verstehen, sogar zwischen Mann und Frau, als Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, und trennt euch vom Schlafgemach und so, hat gesagt, und gibt ihnen eine Ermahnung. Aber die Ermahnung braucht auch Taktik. Vielleicht deine Frau ist sehr empfindlich. Ey, lass mal. Sprichst du mich nochmal so an, bin ich weg. Ja, du musst Taktik haben. Du musst wissen, wie kann ich diesen Mann, an diesen Mann rankommen. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn ich nicht in der Lage bin, vielleicht kenne ich Brüder, die vielleicht gut sind, die vielleicht ein gutes Wort legen können. Vielleicht kann ich ihn zu einem Vortrag nehmen, wo, Sheikh Salam Alaikum, wie geht's dir? Nächste Woche komme ich mit meinem Bruder. Kannst du vielleicht über die Wichtigkeit des Gebets reden? Das haben wir gemacht und es hat Früchte getragen. Solche Sachen, versuch. Und wie gesagt, man sollte niemals aufgeben. Wallahi, niemals aufgeben. Der eine. Ich habe ihm Kassetten geholt. Wir waren dreimal beim Seminar. Ich bin extra mit ihm und wir waren in der Moschee und der Sheikh sogar hat mit ihm gesprochen und mein Vater hat letztens geweint, warum er nicht betet. Mein Bruder ist auch... Niemals sollte so etwas sagen. Niemals aufgeben. Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Menschen nicht auf, also solltest du ihn auch nicht aufgeben. Vielleicht hast du nicht die Schlüssel für sein Herz. Mach Mitgebete und inshallah möge jeder Muslim rechtgeleitet werden. Jeder Muslim rechtgeleitet werden. Ich melde auch zu diesem Antwort, zu diesen Fragen, auch muss man auch als Vorbild sein. Das heißt, zum Beispiel im Gebet oder so, muss man ja auch rechtzeitig... Das ist, was ich gesagt habe, ja. Oder muss man auch dem Bruder auch zeigen, dass das wirklich, Gebet ist ja auch was Wichtiges und so weiter. Immer über Islam erzählen, so dass das zum Beispiel man auch zum Beispiel dann das, wenn wir auch zu Hause sind oder so, und dann, was weiß ich, diskutieren und lachen, da ist das was anderes. Also wenn das irgendwie das Gebetszeit da ist, die Gebetszeit... Mhm. Muss wirklich weggehen und zeigen, dass es wichtiger ist als alles andere. Ja. Weißt du, was ich auch schön finde, wenn man Geschenke hat? Wie viele von euch können einem Menschen mit einem Hadith und mit einer Ayah motivieren? Direkt so eine Ladung geben. Rasul Sallam hat ein Hadith erzählt. Da fährt einer von Mekka bis Syrien zu einem Gelehrten, um von ihm Wissen zu erwerben. Guck mal, dieser Gelehrte, wie er ihn motiviert hat. Der kommt, guck mal, diese weite Strecke, kommt er an, sagt, Assalamu alaikum, was machst du denn hier? Ich sage, ich bin gekommen, um Wissen zu erwerben. Guck mal, was er ihm zu ihm sagt. Sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Inna malaikat, la tadau ajdihataha, li talib al-ilmi, ridan bima yatlub. Sagt er, die Engel breiten ihre Flügel aus für denjenigen, der nach Wissen sucht. Freut sich dieser Mann nicht? Sagt so, die ganze Fahrt und, sagen wir heute, der Flug und die ganze Stunden und mein Koffer ist verloren gegangen. Dieses Hadith, die Leute motivieren. Wie kannst du die Leute motivieren? Wenn du Wissen hast, wenn du eine schöne Geschichte hast, wenn du vielleicht eine Ehe hast, ein Hadith hast, kannst du die Menschen motivieren. Und ich sage, man sollte niemals jemanden aufgeben. Also ich bin ein Mensch, ich sage, wenn ich das nicht kann, bestimmt kann das jemand anders. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er überwacht über seine Diener, subhanahu wa ta'ala. Ich glaube, er wollte nach Hause nicht auch. Noch ganz kurz, danke nochmal an den Bruder für den schönen Vortrag. Und inshallah wird der Bruder Mohammed... Wiederhol die Frage bitte. Die Frage wiederholen. Also, er hat gefragt, die richtige Aqidah, wenn jemand jetzt kein Kopftuch trägt, ist seine Aqidah schlecht oder unvollkommen? Nein, ja genau. So. Wir haben ja gesprochen, dass es Kufr gibt. Kufr, das ist absolut verleugnen. Und es gibt Kufr, was sozusagen diese Augendienerei, was den Tauhid unvollständig macht. Aber es gibt auch den Kufr al-Amali. Das heißt, dass ich durch meine Taten Kufr begehe. Was heißt aber Kufr? Nicht ein Kufr, was mich vom Islam ausschließt. Kufr, dass ich eine Sache weiß, Allah hat befohlen und ich tue das nicht. Aber ich sage noch einmal, und das ist sehr wichtig, Wallahi al-Azim, keiner von uns ist ein Engel. Verstehst du? Jeder Mensch braucht seine Zeit. Der eine, und guck mal, Yawm al-Qiyamah, ihr werdet euch wundern. Es gibt vielleicht Leute, der hat keinen Bart gehabt. Und es gibt vielleicht eine Frau, die hat kein Kopftuch getragen. Aber sie wird schneller über die Schwelle laufen, als jemand, der Kopftuch getragen hat oder Niqab getragen hat. Weil sie die Leute nicht in Ruhe gelassen hat. Rasul sallam kam eine Frau zu ihm und sagte, ja Rasulallah, ich habe eine Nachbarin. Sie betet und fastet und betet in der Nacht. Aber sie schadet ihren Nachbarn. Hatte gesagt, sie ist in der Hölle. Verstehst du? Es geht nicht darum, wie ich aussehe. Es geht darum, wie mein Herz ist. Ja, das Problem mit dem Herz. Herz kann nur Gott wissen, was das überhaupt da. Ja, natürlich. Ja, und das ist es. Das ist das Wichtige. Aussehen ist auch wichtig. Natürlich ist das wichtig, aussehen aber nicht alle. Guck mal, wenn alle Menschen gleich wären, dann hätten wir alle. Wenn Allah wollte, dann wären alle Menschen Gläubige. Al-Aqida ist was anderes. Wenn jemand glaubt, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer, der Verwalter und so, das ist schon die richtige Aqida. Aber du redest über die Umsetzung von Befehlen. Übertretungen redest du. Dass ein Mensch zum Beispiel, dass eine Frau zum Beispiel, sie betet, sie fastet, die steht sogar Fächer auf, aber sie trägt ihr Kopftuch nicht. Vielleicht schminkt sie sich auch viel zu sehr, vielleicht ihre Klamotten sind viel zu eng oder so. Ja? Aber das ist was anderes. Du redest über Aqida. Aqida ist die Iman-Inhalte, an was ich glaube. Und Al-Ma'asi, das sind die Sünden, dass ich nicht in der Lage bin. Zum Beispiel, viele Leute, wenn du die ansprichst, sag, Schwester, du weißt doch, dass Kopftuch Pflicht ist. Sie sagte, ich weiß das und ich arbeite daran. Dann, Alhamdulillah, das ist doch was ganz Gutes. Wir arbeiten daran, das ist doch ganz einfach. Wir arbeiten. Du denkst, dass es einfach ist. Wenn das einfach wäre, dann hätte jede Frau... Warum trägst du nicht so ein Bart? Doch, ist das gleiche. Für dich ist es vielleicht schwerer, ein Bart zu tragen, wenn eine Schwester ist es schwer, ein Kopftuch aufzuziehen. Warum läufst du nicht in einem Jalabir draußen zum Beispiel jeden Tag? Auf der Straße, so wie es Sunna ist. Das ist für dich schwer. Jeder Mensch hat seine Schwierigkeiten. Aber ich rasiere auch nicht mein Bart ganz. Guck mal, das. Okay, jetzt gehen wir. Ich will nicht zu sehr in dieses Thema Bart reingehen. Aber allgemein. Warte. Damit wir nicht jetzt hier Fischisshof. Du kannst dir auch gerne deine Frage aufstellen. Über Bart und so weiter. Und die kann ja auch dich auch. Nee, ich sag ja. Ja, aber das, ich wollte da gar nicht drauf eingehen. Warte, damit das nicht durcheinander geht. Das, was der Bruder aufgesagt hat, das ist sehr wichtig. Das ist gut, weil Allah subhanahu wa ta'ala, wir in unseren Möglichkeiten sind anders. Guck mal, ein Mann und eine Frau sind verheiratet. Sie sind zusammen. Der Mann vielleicht ist nicht in der Lage, das zu vollbringen, was seine Frau verbringt. Und seine Frau spricht ihn darauf an und so. Und er weiß das und er hört das und aber ist noch nicht in der Lage. Allah subhanahu wa ta'ala, und diese Ayah, immer wenn ich die lese, meine Liebe zu Allah wird immer größer. Warte, hört mal zu. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Und diejenigen, die ihren Trieben folgen, wollen, dass ihr vom Weg abkommt. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ. Und Allah subhanahu wa ta'ala will es euch leicht machen. Und der Mensch ist wahrlich schwach erschaffen worden. Das ist die Bestätigung dafür, dass wir es nicht schaffen. Und nimm ein Hadith, Thauban, dieser Hadith ist bei Bayhaqi und Imam Ahmad und so, sagt der Rasul, istaqimu, also befolgt den geraden Weg, walan tuhsu, ihr werdet es nicht schaffen. Ha? Ihr werdet es nicht schaffen. Ich bete und faste und so, aber es gibt immer noch da ein Problem und da, ich schaffe das nicht. Und er sagte auch, laula antuznibu, wenn ihr keine Sünden macht, wird Allah subhanahu wa ta'ala euch wegmachen und ein Volk auf die Erde bringen, was Sünden macht, damit sie Allah um Vergebung bitten, damit er ihnen vergibt. Alles steckt da drin. Deshalb, wir sollten die Menschen nicht mit diesen Augen angucken. Natürlich, jemand, der die Religion liebt, geht auf die Straße, sieht eine Muslima und die, vielleicht trägt die kein Kopftuch. Es tut ihm weh. Aber dieser Schmerz soll nicht sein, Mann! Und ich habe gerade Mohammed oder Yusuf getroffen. Hast du gesehen? Ich kann das nicht. Das ist keine Methode. So erreichst du die Menschen nicht. Allah subhanahu wa ta'ala ist gnädig in seinem. Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Habt ihr gelesen, Surat al-Imran? وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Wärst du hartherzig gewesen, wären sie alle von dir weggelaufen. Ein Arabi, ein Wüstenaraber, kommt in die Moschee, betet zwei Rakat. Nachdem er fertig ist, hebt er seine Hände und sagt, oh Allah, erweise mir Gnade und Mohammed, und schließt die anderen davon aus. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, stopp, Bruder, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, meine Barmherzigkeit umfasst alles. Warum willst du sie so einschränken? Dieser Mann geht findet sich eine Ecke in der Moschee und geht pinkeln. In der Moschee. Wallahi, heute der wäre tot. Unsere Leute, die hätten den so getragen und anscheinend in den Müll geworfen. Ich habe mit einem Augen gesehen, wie ein Nicht-Muslim in die Moschee gekommen ist. Er wollte wissen, er wollte irgendwas. Und mit Schuhen reingekommen. Der wurde so böse angeguckt, dass er nicht mehr zurückgekommen ist. Das ist Jahl, Unwissenheit. Was ist dabei? Ich putze den Boden. Aber Rasul Sallam hat gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen durch dich rechtleitet, ist besser als diese Dunya. Weißt du, was besser? Stell dir mal vor. Jemand kommt zu dir und sagt, du leitest einen Menschen recht und hier hast du Mercedes und BMW und die Villas und so. Sagt Rasul Sallam, das ist besser als das alles. Verstehst du? Und das ist unsere Arbeit. Unsere Aufgabe ist, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala zu verkünden, die Menschen nicht zu beurteilen. Guck mal, wisst ihr, dass ein guter Muslim eigentlich, auch sogar wenn er mit seinen Augen was sieht, dass er eigentlich muss, Isa, subhanallah, Isa sieht einen Mann stehlen, er ist am Klauen. Sagt Isa zu ihm, warum stiehlst du? Sagt er, bei Allah, ich habe nicht gestohlen. Guck mal, Isa, allein, weil er den Namen Allahs in seinen Mund genommen hat, sagte Isa, du hast die Wahrheit gesagt und meine Augen haben gelogen. Verstehst du? Du musst manchmal ein bisschen auch zurückgehen. Du musst manchmal vielleicht deine Worte überlegen noch einmal, damit du auch die Herzen der Menschen erreichst. Mit dieser Methode, alle, du wirst in einen Vortrag kommen, Assalamu alaikum. Ich verstehe das nicht, was ihr da macht. Wo sind die Kopftücher? Wo sind die Bärte? Wo sind die alle? Und ich habe das erlebt auf einer Hochzeit. Wallahi al-Azim, auf einer Hochzeit habe ich das erlebt. Ich sitze da, zwei Schüchen neben mir. Ein Sheikh, mashallah, hat so einen kurzen Vortrag gemacht. Und dann ich sollte als letztes, alhamdulillah, weil ich der kleinste von allen war. So, dann kommt ein Sheikh mit so viel Energie, weil der hat Musik, hat das, er hat gesehen, was er... Weil er hat angefangen zu schreien auf der Hochzeit. Alle Familien standen doch vor der Tür. Ja, aus den 20 Minuten wurden 3, ja? Ja, aber habt ihr gesehen, das ist keine Weisheit. Hätte er vielleicht gesagt, hätte vielleicht die Leute an Allah erinnert. Vielleicht hätte er ein gutes Wort gesagt. Diese Leute hätten, Wallah, Sheikh, seine Worte, die haben mich echt getroffen. Wo ist er? Er ist in Hagen, er ist da. Ich gehe dahin jetzt und höre ihm zu. So kannst du die Leute erreichen.